Sam, ist das Ihr Sohn da drüben? Mein Sohn hat das Tourette-Syndrom. Tourette-Syndrom? Eine neurologische Störung. Er kann nicht kontrollieren, was er sagt. Crystal Meth und Kokain. Geile Sau. Bombe! Medienschlampe. Wie sonst immer. Ich will sehen, dass ihr etwas fühlt und nicht nur mitspielt. Hello, bitch. You can fuck with me. Look at you, get out. That's a fact. Cardi B, E-D-L, trap, so lie, mama. Hit the school. Eat the fuck, todo lo que quiera comprar. I'm a boss. You a work at your latitud. Tú estás en sentimiento, yo estoy en dinero. Yo en goceo y tú andas buscando empleo. Te veo, no te saludo. Tú no eres de lo mío. Si tú eres un talentón, conmigo tú no das frío. Immer ein bisschen boh, pipapo. Oh shit! Ich hab auch eine Aufgabe, weißt du? Respektier den Mensch. Cannabis ist nur eine Droge. Cannabis ist nur eine Droge. Cannabis ist nur eine Droge. Ein Medikament ist ohne Rausch, ohne irgendwelche Sinnesbeeinträchtigung. Bombe! Mausemaus! Der sechste Joint. Früher hat Billy Musik gemacht. Das Mixen half ihm runterzukommen. Weiter mit unserer Dokumentation Explodierende Titten. Leck mir die Arschrosette! Alter, pass lieber auf, die Direktorin kann nicht hören. Aha, guten Morgen, Frau Direktorin. Kackfresse! Thank you. Boah, das. Und peinlich, dass das so eine Eifersucht-Szene macht.